Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Ja, im Moment habe ich irgendwie keinen Drang. Ja, es fängt schon wieder an. Sobald ich einen Podcast aufnehme, bin ich wieder am, ich wollte gerade sagen, am Weinen, am Gähnen und ja, ich hatte die letzten, war schon ziemlich lange her, dass ich bei Spotify einen Podcast gemacht habe. Ich nehme ja meistens immer hier die hier von Facebook und deshalb fängt das immer hier bei mir an. Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Und das ist halt mein Intro und normalerweise, sorry, habe ich früher immer das Gähnen rausgeschnitten und wenn ich das direkt über Spotify hochlade. Aber mittlerweile ist mir das auch egal und gehört einfach dazu. Ja, habe ich eigentlich schon die Uhrzeit gesagt, 22 Uhr, ist gerade die Uhr umgesprungen, 22 Uhr und 8 Minuten und ach, Leute, ich bin sowas von im Arsch, das ist. Meine dreijährige, 3 Jahre, es sind 3 Jahre her, dass ich die Ruhepause bei Benefit eingelegt hatte. Seit meiner Reha auf Bockum, genau, keine Kur, meine Reha auf Bockum. 3 Jahre, leck mich am Arsch. Also, dass ich das so lange hingezogen hat und so. Ja, erstens mal ist es ja, ich war ja ziemlich lange auf Bockum und dann, naja, so lange auch nicht, ich glaube 1,5 Monate oder so. Und ja, dann war Corona und so hat sich das halt immer wieder hinausgezögert und man hätte dann gehen können, aber ich hatte keine Lust mit FFP2-Maske auf den Stepper zu gehen oder aufs Laufband. Weil ich will oder wollte ja nicht für den Mount Everest Besteigung trainieren und das war mir dann auch so blöd. Und haben sie aber immer wieder angenommen und ja, die läuft jetzt diese Woche aus und haben mich zwar auch immer angeschrieben oder ist in der Bestätigungsmail von der Ruhepause stand immer drin, man kann auch gerne eher wiederkommen und soll sich noch vorne am Tresen melden. So, am Sonntag ist der 31., glaube ich. Und je nachdem, wie das Wetter ist. Und ich möchte wieder in die Sauna gehen. Ich möchte wieder in die Sauna gehen. Ich möchte wieder auf den Stepper gehen. Ich möchte meine 10 Kilo, die ich mir angefressen habe, runterhaben und aber es soll ja die nächsten Tage wieder warm werden. Es soll ja wieder warm werden. Und ja, ich meine, bei Benefit hat man Sonnenbank frei, ne? Hat man Sauna frei. Gut, Sauna nur nicht am Mittwoch, weil Mittwoch Damensauna ist. Und Getränke flat. Und ja, da kann man sich auch schon schön ja, entspannen, sagen wir mal so, seit sie den Außenbereich haben. Aber ich glaube, der Außenbereich ist auch schon seit, ich will jetzt nichts Falsches sagen, 6 Jahre oder so, 7 Jahre, keine Ahnung. Und früher gab es nur innen eine Sauna, jetzt haben sie draußen eine Sauna mit Liegestühlen. Obwohl, ich glaube, die Liegestühle oder die Liegefläche, die war damals auch schon da. Nur halt keine Außensauna. Und ja, deshalb, ich muss gucken, ich weiß das gar nicht. Ich habe heute auch den ganzen Tag fast nur gepennt. Also irgendwie mein Kreislauf. Kann aber auch was mit meiner Diabetes zu tun haben. Mit meiner Diabetes zu tun haben. Und ja, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich muss schauen und wollte eigentlich heute zum Schlossplatz. Ich glaube Schlossplatz, ne? Schlossplatz gehen, fahren. Habe ja jetzt mein Fahrrad. Ich habe ja jetzt mein Fahrrad wieder. Also nicht das, sondern ein anderes. Wir hatten sie ja die, genau, habe ich ja ganz vergessen zu erzählen. Wir haben sie am Flötenteich den Hinterreifen zerstochen. Irgendwie so ein Geringverdiener, keine Ahnung. Und da musste ich das Fahrrad nach Hause schieben und habe da beim Service angerufen. Sorry, warte. Ich glaube, das war Freitag. Ich möchte mich da aber jetzt nicht so drauf festlegen. Kann auch Donnerstag gewesen sein, keine Ahnung. Bei der Service-Hotline vom Schwapschi, Schwipschi, Schwupsi. Und ja, die haben mir einen Termin erst für morgen. Also die hätten mir, oder haben mir, hätten, haben, haben. Hätte Fahrradkette. Also für morgen hätte ich einen Termin gehabt. Aber habe aber auch noch 10 Euro gut geschrieben bekommen. Dafür auf meine nächste Rechnung, dass das so lange gedauert hat. Oder so lange dauern würde. Weil ja, die eigentlich einen 48-Stunden-Service haben. Aber ich hatte dann keinen Bock mehr. Ich bin dann gestern, habe ich mein Fahrrad dann in die Stadt geschoben und habe dann sofort ein neues bekommen und die 10 Euro sind auch geblieben. Habe ein super Fahrrad, Handyhalter noch dazu geschenkt gekriegt und ja, die 10 Euro bleiben auch und die Gutschrift und aber wie gesagt, mit dem Fahrrad, oder war das vorher? Ich habe gerade Quatsch, am Samstag habe ich da mein Fahrrad in die Stadt geschoben, so rum war das. Und habe dann halt ein Fahrradhalter, Handy, Dingsbums geschenkt gekriegt, weil ich, das ist alles, und das ist schon eine ganz schöne Strecke von der Alexanderstraße in die Stadt. Das ist, für einen alten Mann ist das nicht so gut. Und wie gesagt, habe dann Fahrrad-Handy-Halterung dazu bekommen und ja, so, ich muss mir irgendwas gucken, warte. Nee, jetzt bin ich aber gerade, Quatsch, gestern war ich da. Also ich habe kein Zeitgefühl im Moment, gestern war ich da, genau, und dann wollten sie den Termin auch für morgen Mittwoch absagen. Ich hoffe, die machen das auch. Aber die wollten eh vorher nochmal anrufen. Ja. Ja, sonst ist eigentlich nicht. Sorry, nicht viel passiert. Und wollte mich nur mal ganz kurz melden. Meine Ex, dat Vivian. Sie hat sich ja immer so aufgeregt. Ich heiße nicht Vivian, ich heiße Vivian. Obwohl sie gar nicht mit A geschrieben wird, ne? Ich heiße nicht Vivian. Vivian. Ich heiße Vivian. Also, sie hat mich immer so verarscht, ne? Ich heiße nicht Vivian. Vivian. Ich heiße Vivian. Ja, Vivian. Ach ja, das war auch so eine Knalltüte, du. Ein Knallerbsenstrauch. Ja, die wird morgen, wie alt wird er morgen, mein Schatzebub? 44? 44, glaube ich. Ne? Moment, da muss ich mal eben nachgucken. Ich habe doch extra die Geburtsurkunde rausgesucht. Moment, bin gleich wieder da. Moment, this is life. Oh, was steht hier drauf? Vivian, geboren. Achtundsiebzig. Moment, muss Licht wieder ausmachen. Achtundsiebzig. also 44. Ich weiß noch, wo ich damals zu ihr gesagt hatte, du, ich würde gerne mit dir alt werden, ne? Ja, ich möchte nicht alt werden. Das ist 15 Jahre her. 15? Moment, wann ist Leon denn geboren? 2009. Ja. Ja. Moment. Ja, 2009. Ich glaube, das gibt wieder morgen einen Tag, wo sie in tiefste Depressionen fällt. Weil die Uhr tickt. Tick-tack, tick-tack, tick-tack. So, ich gehe jetzt pennen und 20 nach, ja, nicht ganz, 20 nach 10 und ja, mal gucken, was der Tag morgen so bringt. So, in diesem Sinne, thank you for listening, thank you for watching, weil das ist jetzt ein Listening, Watching, Video, Audio geworden, was nachher auf Spotify zu hören ist und Dankeschön, wünscht euch Oldenburg, deine Stadt. Unsere Stadt, euer aller Stadt, bleibt mir gewogen. Ciao.